1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße zuerst die Hörer von 1 Live und die Zuschauer von 1 Festival. Das WDR Fernsehen kommt ungefähr 15 Minuten später dazu. Wir haben ein Thema heute Nacht und das Thema heißt, ich habe mich angesteckt. Ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die sich mit einer besonderen, exotischen oder vielleicht gar tödlichen Krankheit angesteckt haben. Irgendwo, irgendwann angesteckt haben. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer und die Mailadresse wie immer domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. So, es geht los mit Lucien, stimmt das? Ja, hallo. Lucien, ein Mann. Guten Abend, Herr Jürgen Domian. Ja, Herr Lucien, 30 Jahre alt. Ja. Ja. Genau. Schön, dass du da bist. Bitte? Schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Also ich höre deine Sendung schon seit 7 Jahren. Ja. Regelmäßig. Und ich möchte mal eben kurz was ganz kurz, was Lustiges erzählen. Und zwar war ich bei meiner Oma. Ja. Die wird 83, ne? Ja. Und da war ich morgens zum Frühstück. Ich sag, Omi, was siehst du so müde aus, weil die immer am Gähnen war, ne? Ja. Sagte, hör mal, ich habe die ganze Nacht Fernsehen geguckt und da war der Dominan im Fernsehen. Und der Dominan, der ist ja auch Bio, ne? Ich sag, wie Bio, was meinst du jetzt? Ja. Ich konnte das jetzt gar nicht wechseln, weil ja. ich stehe auch auf Frauen und so. Ja. Bis ich erstmal hintergekommen ist, dass die Bi meint. Ah, verstehe. Der ist ja auch Bio, ne, der Dominant. Das ist sehr lustig. Ich finde das mal lustig, dass ältere Leute nicht Domian sagen, sondern Dominan. Dominan, ja. Ja, das ist ganz lustig, ja. So, aber der jetzt Dominan, du. Der Dominan, der ist doch auch Bio, ne? So, jetzt hast du bei unserem Thema angerufen. Okay, ja, ich war 10 Jahre drauf. Wie drauf? Also auf Drogen. Ja. Ne? Ja, und dabei habe ich mich angesteckt. Mit was? Hepatitis C. Oh. Yep. Mhm. Ich denke mal durch Spritzen. Ich war damals im Methadon-Programm gewesen. Ja. Also du hast Heroin konsumiert? Ja, ja, wie? Genau. 10 Jahre, sagst du? Ja, mhm. Ja. Und da wird nicht so auf die Hygiene geachtet und auf saubere Spritzen, sondern... Anscheinend hinterher nicht mehr, nein. Sonst hätte ich es ja nicht. Ja. Wie hast du das rausbekommen? Ja, ich durch meinen Arzt, da gibt es... Also ich war ja im Methadon-Programm. Ja. Und regelmäßige Blutabnahme und dann habe ich angerufen, ob ich abends kommen kann. Mhm. Und dann hat er mir das mal eben am Telefon verflickert. Ich sag, wäre aber nett, wenn ich dann mal morgen in ihre Praxis kommen könnte, um so einiges darüber mal so zu erfahren. Mhm. Weil A und B heilt ja aus. Ja, aber C ist natürlich eine extrem schwere Erkrankung. Durchaus vergleichbar mit HIV, mit AIDS. Ja. Wie lange hast du diese Erkrankung jetzt schon? Seit wann weißt du es? So muss man es fragen. Ja, so 2004, 2005. Wie 2004, 2005? 2004, 2005. Ach so. Mhm. Mhm. Und wie geht es dir heute? Also ich muss sagen, eigentlich gut. Ich merke nichts. Mhm. Gibt es da irgendwelche besonderen Maßnahmen? Gibt es Therapien, ja, die du machen musst? Ja, aber habe ich jetzt, weil... es gibt verschiedene Formen. Es gibt einmal die akute Viruslast. Mhm. Dann kommen die Ärzte immer und sagen, die ist dann, also nicht bei jedem, aber es gibt eine verkapselte Hepatitis. Aber Verkapselung gibt es in dem Sinne nicht, weil sich der Körper erneuert sich. Sind sie in 10 Jahren ein neuer Mensch durch die Zellen, die sich immer wieder erneuern. Mhm. Aber die Krankheit verliert sich auch nach 10 Jahren eben nicht. Gar nicht, weil das wird zwar in den Zellen eingelagert, ich habe keine Viruslast, aber dadurch, dass die Zellen sich auflösen und wieder in die Blutbahn gehen, habe ich dann auch wieder Virus im Blut. Verstehe. Das heißt, im Moment geht es dir einigermaßen ganz gut? Und ja, also... Du nimmst keine nimmst du Medikamente ein? Nein. Du hast sie sicher sehr schlau gemacht und informiert. Wie könnte denn, was wir nicht hoffen wollen, aber wie könnte denn ein akuterer oder schlimmerer Verlauf der Erkrankung sein? Ja, du kriegst sofort gelbe Augen, das und gelbe Haut. Habe ich schon viele gesehen halt, eben halt durch die Kontakte, die ich mit den Drogenabhängigen auch hatte. Ja. Man wird knatschgelb und dann oft Leberversagen, tot. Mhm. Also ich habe schon eine Menge Leute verloren. Mhm. Nachdem du die Diagnose damals bekommen hast, hast du dann aufgehört mit den Drogen? Ich bin seit 2 Jahren clean, also seit 2006. Komplett clean, du nimmst gar nichts mehr ein? Nein, gar nichts mehr. Auch kein Methadon mehr? Nein, Methadon schon mal gar nicht. Mhm. Ich habe, Gott sei Dank, ich bin inhaftiert worden. Ja. Und weil ich wegen Diebstahl geringwertiger Sachen, ich habe immer Schnaps geklaut und das am Kiosk verkauft, weil ich nicht anschaffen wollte und auch nicht konnte, das ist nicht so mein Ding. Mhm. Und naja, da wird man halt das öfter mal erwischt. Ja. Und da habe ich 17 Monate gesessen. Ja. Und das einzigste Gute, was ich dem Gefängnis anrechnen kann, ist, dass ich dadurch vom Methadon entgiften konnte. Denn ich war 5 Jahre im Programm, habe 150 Milligramm bekommen, das ist nicht wenig. Also man muss sich von dem Methadon dann auch nochmal entgiften. Das ist nicht so, wenn man abhängig ist, dass man Methadon nimmt, dann ist gut, sondern man muss das Methadon letztendlich auch nochmal loswerden, mal salopp gesagt. Oh Gott, das ist das Schlimmste. Ein Heroinentzug hat man nach 3 Wochen hinter sich, wenn überhaupt. Aber das hat sich bei mir 6 Monate hingezogen, Methadonentzug. So, und ich hätte das niemals geschafft in irgendeiner Klinik. Ah ja, und das hast du im Knast geschafft, ja immerhin. Das ist ja dann schon ein großer positiver Punkt, dass du im Gefängnis warst. Lucien, du hast gerade angedeutet, körperlich so ganz okay, aber seelisch, psychisch nicht so gut. Warum? Ja, warum? Domian, was soll ich dir sagen? Ich kriege nichts auf die Reihe. Ja. Wie sieht denn dein Leben so aus? Ich bin zwar clean, ja, aber nicht glücklich. Was machst du denn so? Im Moment eigentlich gar nichts. Ich habe da mal einen Eurojob gemacht. Ja. Und das mache ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt habe ich wieder meinen Arsch hochgekriegt, weil irgendwie bin ich irgendwie immer ein Stehaufmännchen. Ja. Und habe jetzt nochmal eine Therapie angeleiert. Da gehe ich in eine Fachklinik rein und da möchte ich also einen Computerkurs und alles mitmachen. Ah ja, das klingt auch gut. Und die Frau, da ist auch eine Frau, die mit Bewerbungen schreibt, weil meine letzte Bewerbung, ich habe ja auch mal was gelernt und alles. Ich war ja auch arbeiten. Was hast du denn gelernt? Ich habe Erzieherin gelernt. Was hast du? Erzieherin gelernt. Erzieherin? Ja. Ach, immer. Entschuldige, ich habe die ganze Zeit gedacht, du bist ein Mann, du bist eine Frau. Ich habe gerade vorhin gesagt, ach, entschuldige bitte, wo du Erzieherin sagst. Ich habe vorhin so erlaubt gesagt, hallo Herr Lucien und dachte, ja, das macht nichts, das liegt, weil ich habe mich vorhin ein bisschen hingelegt. Ja, hätte ja auch sein können, von der Stimme her. Und von dem Namen her, Lucien ist, ich kenne mich da nicht so aus, ist ein weiblicher Name. Es ist ein Frauen- und Männername. Ah. Es gibt auch eine Menge Frauen. Dann habe ich mich jetzt nicht so sehr blamiert. Also du hast Erzieherin gelernt, umso besser. Aber, das heißt ja, die ganze Sache ist doch, auch wenn viel schiefgelaufen ist, Lucien, hast du es doch schon eigentlich auf einen guten Weg gebracht. Du bist weg von den Drogen. Du bist clean. Du hast jetzt auch wieder eine neue Therapie eingefädelt und willst ob ich das durchhalte, Domian. Ja, musst du, was bleibt dir alles übrig? Wenn ich nur trinke, weißt du, also an illegalen Drogen gehe ich nicht mehr so schnell dran. Ja, du darfst doch nicht an Alkohol rangehen. Ja, ich darf das nicht, aber... Dir ist doch klar, dass du, wenn du überhaupt eine Chance hast, auch einigermaßen stabil über die Zeit zu kommen, wenn du dich komplett gesund verhältst, das weißt du doch, muss ich doch gar nicht sagen. Und, und dass die einzige Chance für dich ist, auch nur ein einigermaßen vernünftiges Leben zu führen. Du hast doch schon heftige Sachen hinter dir, du weißt das doch, was das bedeutet, unten zu liegen. Ja, klar, was ist das? Nur der, also mein Verstand sagt mir das und das, aber das Verlangen ist wie Hunger oder Durst. Naja, klar. So, du willst in der Therapie noch einen Kurs machen für was? Computer. Etc. pp. Was ist, ich möchte Bestatterin werden. Du möchtest Bestatterin werden? Ja. Ach, sind ja ganz neue Perspektiven. Ich habe mich da hier auch schon informiert. Also du willst nicht mehr in deinen Beruf zurück als Erzieher? Nein. Das ist zu gefährlich. Also ich, diese Verantwortung kann ich nicht übernehmen. Ich warum habe zwar den Schein, aber... Ja, warum Bestatterin? Weil ich denke, es ist wichtig für mich irgendwie, ich gehe bestimmt auf Leichen oder so, aber die Menschen, die letzte Ehre zu erweisen, ja. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Macht nichts. Verstehe meine Frage nicht kritisch. Das ist ein absolut ehrenwerter Beruf, ein wichtiger Beruf. Ja, und die Menschen die letzte Ehre zu erweisen, wäre für mich wirklich auch eine Aufgabe, die mir einen Sinn gibt einfach. Ja, ne? Ja, finde ich gut. Mensch, du hast Pläne, das ist doch die halbe Miete, Lucien. Jetzt drücke ich dir die Daumen, dass du deine Therapie durchziehst. Ich bitte dich nie wieder irgendwelche Drogen oder geschweige auch keinen Alkohol anzufassen. Zieh all die Sachen durch, die du dir vornimmst, dass du irgendwann dann in deinem Beruf gehst, mit dem du... Es ist nicht einfach, da runterzukommen, denn... Aber alles Vater vererbt an Sohn und Sohn wieder an übernächsten Sohn und so aber weiter. Aber guck mal, du kannst ja stolz sein auf das, was du schon geschafft hast. Das ist doch immer ja, schön. Ja, das sagen sie alle immer. Ja, das stimmt aber auch. Und das muss einen ja auch motivieren. Kein Aber mehr jetzt. Ich habe keine andere Chance, als so, genau. Zu motivieren. Genau, das ist das. Ich habe keine andere Chance. Lucien, ich sage von meiner Seite aus hier toi toi toi, danke. Dass du schaffst und wünsche dir wirklich alles Gute. Schön mit dir gesprochen zu haben. Ja, gebe ich gern zurück. Okay. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Und weiter geht es mit der Sabine. Und Sabine ist 42. Hallo Sabine. Ja, hier bin ich. Ja, Sabine. So, ich habe mich angesteckt, heißt das Thema. Ja. Ja. Was? Und bei mir war es so, ich habe mich angesteckt vor 21 Jahren. Mhm. Mit was? Mit Syphilis. Mit Syphilis? Ja, mit Syphilis leider. Ja. Und ich wurde da angerufen, da war ich auf Arbeit und musste ins Büro vom Chef. Ja. Und da hieß es, ich soll sofort in die Klinik kommen. Die sagten mir aber nicht, um was es geht. Ja. Und wo ich dort ankam, musste ich, wie gesagt, in den Saal mich dort ausziehen, auf die Pritsche legen. Und da waren ganz helle Scheinwerfer. Reden wir von der ehemaligen DDR? Ja, davon rede ich. Da musste ich in die große Hautabteilung. Hast du mir fast schon gedacht, ja. Mhm. Ja, und jedenfalls wurde mir da immer noch nicht gesagt, was ich habe. Mhm. Und ich war damals auch ziemlich aufgeregt. Mhm. Und bis ich dann endlich erfuhr, um was es ging. So, und dann war es natürlich so, ich war auch schwanger zu demselben Zeitpunkt. Ich hatte mich also vom Vater des Kindes angesteckt. Lass mich mal eben vorab noch fragen, woher hatten die denn überhaupt die Informationen? Hattest du vorher Blut abgenommen bekommen oder wie? Also der Vater war vorher in der Klinik. Ja. Und er hat dann, wie gesagt, musste angeben, mit wem er überall Verkehr hatte. Ach so, verstehe. Und daraufhin wurde ich dann, wie gesagt, angerufen. So, dann diese demütigende Situation. Du kommst da in den Raum, wo mehrere Leute sind. Mhm. Und musstest genau was da tun? Ja, wie gesagt, ich wurde dann in diesem Untersuchungszimmer mit hellem Licht untersucht. Also musste sich da ganz nackig ausziehen, oder wie? Ja, ja. Mhm. Und da wurden auch die Lymphknoten alles abgetastet, weil das ist ja auch eine Blutkrankheit und da schwillen die Lymphknoten ziemlich an. Ja. Und durch die Untersuchung wurde dann auch herausgefunden, dass ich jetzt im dritten Monat schwanger bin. Ja, und es wurde herausgefunden, dass du wirklich dich infiziert hattest mit Syphilis. Ja. Ja. Was wurde dann getan? Dann ging es darum, da gingen die Gespräche mit den Ärzten los, dass sie mir zu der Abtreibung geraten haben und sagten, das Kind könnte schwer behindert und erblindet zur Welt kommen. Das heißt, du hast dann abgetrieben? Nein, ich habe nicht abgetrieben. Die haben mir einen Überweisungsschein gegeben. Ja. Und da sollte ich unbedingt abtreiben. Die haben mich ja fast dazu genötigt. Und wo ich dann bei einem Frauenarzt in der Praxis war, bin ich dort abgehauen aus dem Wartesaal. Sabine, ich möchte dich mal ganz kurz unterbrechen, weil ich eben die Fernsehzuschauer begrüßen möchte. Und du bleib einfach dran und dann spreche ich dich jetzt gleich wieder an. So, ihr Lieben, ich möchte euch auch herzlich begrüßen, die Zuschauer des WDR Fernsehens. Wir sind ein bisschen später, bitten das zu entschuldigen, haben hier schon angefangen im Radio bei 1 Live und bei 1 Festival. Ich sag euch unser Thema. Unser Thema heißt, ich habe mich angesteckt. Und folglich möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die sich mit einer besonderen, mit einer exotischen oder gar tödlichen Krankheit irgendwo, irgendwann angesteckt haben. Wenn ihr mir auch davon erzählen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich spreche gerade schon mit Sabine. Sabine ist 42 Jahre alt und sie hat uns erzählt, dass sie vor 21 Jahren, zur DDR-Zeit, angerufen wurde und sie sollte sich untersuchen lassen. Und es wurde diagnostiziert, dass sie Syphilis hatte und dass sie im dritten Monat schwanger war. Damals haben die Ärzte ihr geraten, sie solle abtreiben, weil das Kind vermutlich nicht gesund oder sehr geschädigt zur Welt kommen würde. Sabine hat nicht abgetrieben. So war es, Sabine, ne? Ja. So, erzähl mal weiter. Du hattest den Überweisungsschein oder den Schein zur Abtreibung schon in der Hand und bist da nicht hingegangen. Also ich bin auf alle Fälle in die Frauenarztpraxis gegangen, aber wo ich dort saß und in mir ging es sehr hin und her, ich wusste gar nicht mehr, was ich tun sollte, ich bin dann einfach wieder gegangen, ohne die Untersuchung machen zu lassen. Und dann? Und dann bin ich wieder zurück in die Hautklinik, wo ich ja stationär lag und die Ärzte sind natürlich sehr verrückt geworden, warum ich jetzt wieder ankomme. Und keinen Abtreibungstermin gemacht habe. Ja, und da habe ich dann, wie gesagt, diese Zeit dann noch dort verbracht, aber die haben mich dann jedes Mal also eher schlecht behandelt. Aber die haben dich doch wahrscheinlich parallel dazu auch schon behandelt gegen die Syphilis, dass du da Medikamente bekommen hast. Ja, ich hatte hohes Fieber bekommen und hatte Spritzen bekommen. So, wie ging es weiter? Und die doppelte Menge auch wegen des Kindes. So. Ja, und dann wurde ich, wie gesagt, entlassen. Nach diesen Spritzen, nach dem Antibiotikum. Und ich wurde dann zur Intensivschwangerschaftsberatung, musste ich dann gehen. Ja. Und das Kind ist auf die Welt gekommen und es war kerngesund. Mein Gott. Was für eine tolle Sache und wie schön, dass du das für dich so entschieden hast und wie mutig und tapfer von dir, dass du das damals gegen den Willen der Ärzte und alle, die auf dich eingeredet haben, gesagt hast oder entschieden hast, ich behalte das Kind. Ja, es war auf der einen Art auch, ich sehe das auch so, denn ich wäre dann auch nie wieder schwanger geworden. Es ist ja so, dass man nach der Krankheit auch unfruchtbar wird. Ach so. Ja. Also die Krankheit, wenn man die rechtzeitig erkennt, die Syphilis ist eine ganz schwere und unter Umständen tödliche Erkrankung, wenn man sie aber rechtzeitig erkennt, kann man hundertprozentig geheilt werden. Ich gehe davon aus, dass du hundertprozentig geheilt worden bist. Das kann ich nicht sagen. Also ich weiß es auch nicht, weil ich zu wenig über die Krankheit weiß. Ich habe auch schon mal im Internet danach geguckt, was ist jetzt trotz Behandlung, was da noch auftreten kann. Nun sind ja 21 Jahre vergangen. Wie geht es dir denn? Also es geht mir auf der einen Art nicht so richtig gut. Ob das jetzt was mit der Krankheit zu tun hat, weiß ich nicht. Aber auch im Jahr 2001 hatte ich einen Tumor gehabt. Und das muss irgendwas damit zu tun gehabt haben, weil die Ärzte, haben sich dann bei der Visite so unterhalten und haben irgendwie was gesagt, also dass das wieder aktiviert ist. Ich habe dann aber nichts weiter darüber erfahren. Also ich habe das so verstanden, das ist verkapselt. Und Blutspenden und solche Sachen darf man natürlich auch nie wieder. Also weißt du de facto gar nicht so ganz genau Bescheid über dich. Das hat man dir nicht so ganz richtig nicht erklärt. Verkapselt, na gut, was heißt das? Und wie kann das denn wieder? Wie gesagt, ich weiß da sehr wenig drüber und wäre auch froh, wenn ich da mal mehr erfahren würde auf dem Gebiet. Also kann ich dir gerne anbieten, wenn das Thema Syphilis ist sehr, sehr viel bekannt und sehr viel geschrieben worden. Wenn wir da kommen sicher interessante Informationen an uns, die würden wir an dich weiterreichen. Denn das geht ja nicht an. Ja, also ich würde dir auch sowieso raten, Sabine, dir einen Arzt deines Vertrauens zu suchen, der dich da auch richtig aufklärt und mit dir darüber auch spricht. Ist doch kein Zustand, dass die da irgendwas rumflüstern und du weißt nicht richtig Bescheid. Ja, letzten Endes ist es mir schon immer peinlich, wenn ich jetzt zu Ärzten gehe. Es muss ja immer wieder angegeben werden. Aber dann muss dir doch nicht peinlich sein, du lieber Himmel. Es ist mir schon peinlich. Das ist doch keine Schande, so eine solche Krankheit zu bekommen. Und zumal du bist ja auch noch angesteckt worden von jemand anderem, nämlich von deinem damaligen Partner. Ja, also da darf man aber nicht keine Scham haben, wirklich. Da geht es in erster Linie um Information und dass man so viel wie möglich für sich weiß, um damit dann auch umgehen zu können. Aber nochmal großes Kompliment, dass du deine Tochter auf die Welt gebracht hast. Ja, da danke ich dir. Ja. Also, Domian, ich sehe dich ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich weiß gar nicht mehr seit wann. Ja. Und ich finde deine Sendung sowas von fantastisch und denke auch sehr viel über die verschiedensten Fälle nach. Das nimmt mich manchmal richtig mit. Ja. Und ich wundere mich, wie du das, wie gesagt, die ganzen Jahre verkraftest. Ich freue mich, dass du mir das oder uns hier das Kompliment gemacht hast. Ich danke dir sehr herzlich. Sabine, ich verspreche dir, also ich bitte nochmal meine Zuschauer und Zuhörer, wenn ihr gute Informationsquellen habt, Informationen rund um das Thema Syphilis, informiert uns doch bitte. Mailt uns das, domian@wdr.de. Wir stellen den Kontakt zu Sabine her, damit sie erstmal die Grundfakten weiß. Vielleicht auch gute Ansprechpartner, Kliniken, die da sehr versiert sind und so weiter. Bitte, bitte gibt uns Informationen. Wir reichen sie an dich dann weiter, Sabine. Ich danke. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, Domian, ich hätte gerne ein Autogramm. Sehr gerne, kriegst du auch noch. Wir rufen dich nochmal an. Ich wollte dir nur noch ganz, ganz kurz sagen, dass die Tochter von mir schon mit dir gesprochen hat. Das war voriges Jahr im März. Aha. Und du hast ihr einen sehr, sehr guten Tipp gegeben. Du hast es auf den Punkt getroffen. Das war die Frau, die im dritten Monat schwanger war. Also genau wie ich damals zu derselben Zeit. Und der du geraten hast, eben nicht nach München zu ziehen, weil die Grundkoordinaten nicht stimmen. Ich habe eine vage Erinnerung. Ja, genau. Bitte? Ich habe eine vage Erinnerung, wo du Stichwort München sagst. Ja. Dann grüßt du ganz herzlich deine Tochter auch nochmal von mir. Und das Baby ist auch gesund, das ist alles in Ordnung. Perfekt. Liebe Sabine, alles Gute und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heißt, ich habe mich angesteckt. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr euch irgendwann, irgendwo, irgendwie angesteckt habt. Mit einer vielleicht lästigen Erkrankung oder sogar sehr schwerwiegenden Erkrankung. Das kann ja passieren während einer fernen Reise irgendwo in fernen Ländern. Kann natürlich auch im Krankenhaus passieren, dass man sich einen Keim zuzieht und dann wirklich sehr schwer erkrankt, vielleicht noch viel schwerer, als man vorher erkrankt war, als man ins Krankenhaus gekommen ist. 0800 220 50 50, die Telefonnummer, kostenfrei für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Margret. Und die Margret ist 50. Hallo Margret. Ja, hallo Domian. Hallo Margret, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Es ist das erste Mal probiert und gleich durchgekommen. Super, so muss es sein. Ja, manchmal hat man eben doch Glück. Ja. Also zu dem Thema, ich habe mich angesteckt. Ja, also ich habe mich 2006 angesteckt mit einem Bakterium, das heißt Prevotella species. Mhm. Wo hast du dich angesteckt? Ja, das ist eben die Frage. Also das weiß keiner so genau. Und zwar geht das auf Zahnfleisch und zerfrisst das ganze Zahnfleisch bis hoch in den Kieferknochen. Mhm. Und keiner weiß so direkt genau, wo man sich das holen kann. Also ich habe selber kein Internet, aber ich habe eine gute Freundin. Und als das also damals durch einen Abstrich bei meiner Hausärztin eben halt kam und die also auch gesagt hat, ich habe noch nie was davon gehört, habe ich also die so ein bisschen im Internet recherchieren lassen. Und also das kommt vorwiegend in Afrika vor. Mhm. Ich habe aber seit 15 Jahren nicht mal Deutschland verlassen. Ja. Und nochmal zu dieser Erkrankung. Das ist ein Bakterium im Mund am Zahnfleisch. Genau, und in den Zahnfleisch. Das frisst das. Also in den Taschen des Zahnfleisches. Ist das Zahnfleisch dann permanent entzündet und bildet sich zurück? Ja, genau. Es ist permanent entzündet, also sehr entzündet, bildet sich zurück. Mit Eitervorfällen auch? Nein, Eiter nicht, aber mit also wahnsinnigen Schmerzen, aber es sind eben keine Zahnschmerzen. Mhm. weil der Zahn tut gar nicht weh. Mhm. Aber natürlich das ganze Zahnfleisch mit Rötung und allem drum und dran und wahnsinnigen Schmerzen. Und zuerst denkt man ja sich nichts Böses und verschmiert dann irgendwelche Mittel aus der Apotheke, die auch kurzfristig helfen, weil die ja so ein bisschen Betäubungsmittel da drin haben. Aber dann wurde es mir doch zu bunt und dann habe ich eben halt diesen Abstrich machen lassen und da ist das festgestellt worden und zwar reichlich. Mhm. Also nicht nur ein bisschen, sondern man kriegt ja dann diesen Brief da und dann steht das ja drauf. Mhm. Und dann... Diese Erkrankung kommt, sagst du, eigentlich nur oder öfters in Afrika vor. Ja. Du warst aber keineswegs in Afrika und schon gar nicht... Deutschland verlassen. Nicht mehr da, wie gesagt, ja, das Deutschland verlassen. Ja, nicht mal Deutschland verlassen in 15 Jahren. Und also diese Recherchen im Internet haben wohl ergeben, dass es auf Obst und Gemüse oder Salaten vorkommen könnte. Mhm. Wenn das in Afrika vorkommt und die Mediziner sich doch damit beschäftigt haben, gibt es Therapiemöglichkeiten? Ja, also eine Therapie ist natürlich gemacht worden. Die gehen die ja auch gleich an von diesen Untersuchungen, die da gemacht wurden. Und das ist also dann sofort von meiner Hausärztin 14 Tage mit einem Penicillinmittel behandelt worden. Mhm. Und auch zahnärztlich behandelt worden. Das heißt, die Zahnfleischtaschen sind immer wieder gesäubert worden. Dann kam da immer wieder halt so ein Wundmittel rein. Mhm. Und das hat dann auch das Bakterium sozusagen vertilgt. Aber die Schäden, die es hinterlassen hat, sind verheerend. Weil es hat inzwischen also das Zahnfleisch dann so angegriffen, dass es so zurückgegangen ist, dass ich inzwischen also zwei Backenzähne verloren habe. Mhm. Und da es sich in diesen Zwischenräumen des Zahnfleisches besonders gerne aufhält, ist auch schon der dritte Zahn jetzt entzündet. Aber das Bakterium ist getötet. Das Bakterium ist erstmal getötet. Ja, aber wenn du mir deinen Mund zeigen würdest, sieht das... Also das würde ganz normal aussehen, man würde es nicht sehen. Ach so, also, man sieht das nicht so. Nein, man sieht gar nichts, also man sieht überhaupt nichts. Aber eben beim Abstrich sieht man es dann eben halt doch. Und das Schlimme ist eben, da ich nicht weiß, woher ich es mir geholt habe, weiß ich auch nicht, ob man sich nicht permanent wieder irgendwo oder irgendwie anstecken kann. Ist es denn möglich, dass du das vielleicht dir geholt hast durch nicht abgewaschenes Obst aus Afrika? Alles Mögliche. Es geht nicht von Mensch zu Mensch. Du kannst also niemand anderen damit anstecken? Ich kann niemand anderen anstecken. Ja. Also das hatte dann meine Freundin herausgefunden, weil meine Mutter war dann auch schon ganz vorsichtig, wenn ich gekocht habe und so. Mhm. Ja, habe ich dann schon gesagt, nee, ich mach mal den Löffel vorher nicht rein, aber man kann sich nicht bei jemandem anstecken. Also beruhigend ist ja jetzt schon mal, dass das Penicillin gewirkt hat. Ja. Traurig für dich ist, dass du mit den Nachfolgeschäden dich immer noch rumschlägst, schmerzhaft ist und die Zähne... Schmerzhaft ist, also permanente Zahnfleischschmerzen habe, der ganze Kiefernknochen ist dabei zurückgegangen, weil es sich eben auch bis in den Kiefernknochen relativ schnell vorfrisst. So einen Fall hatte dein Zahnarzt dann wahrscheinlich auch noch nie, oder? Nein, also das ist relativ unbekannt. Es ist relativ unbekannt und ich war zuerst bei einer anderen Zahnärztin, weil mein Zahnarzt, den ich immer hatte, der war verstorben und die hat mir noch nicht mal den Mund geguckt, sondern die wollte mich gleich zum Uniklinikum Göttingen überweisen. Allerdings bin ich ohne Auto und das ist 100 Kilometer. Ach so. Und das ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Die forschen da auch so ein bisschen dran, aber ich bin immer noch so ein bisschen hilflos. Und wie meine Vorrednerin wäre ich auch dankbar, wenn vielleicht auch jemand darunter gelitten hat oder ein Zahnarzt vielleicht gerade zuhört, der sich da ein bisschen besser mit auskennt. Sehr gerne. Können wir machen. Dann sagst du bitte nochmal diesen merkwürdigen, komplizierten Namen von... Ja, Prevotella species. So, der es gehabt hat oder der weiß jetzt Bescheid und hat das auch kapiert, dann müssen wir es nicht nochmal wiederholen. Ja. Sehr gerne, Margit. Biete ich auch an, wenn wir helfen können, helfen wir natürlich gerne. Ja. Wenn jemand eine Information hat, bitte an uns mailen und wir setzen uns dann mit Margit in Verbindung. Das wäre sehr, sehr nett, denn also ich leide unendlich und ich möchte noch, also ich habe jetzt gar keinen Zahnansatz machen lassen, weil es gar keinen Sinn hat, weil ich gar nicht weiß, wie es weitergeht. Ja. Und ob das nun ungewaschen oder gewaschen ist oder auf was es sitzt, das ist eben immer das, was einen beschäftigt. Und man macht schon nichts und man wäscht sich überall die Hände und denkt an nichts Böses. Ja. Ja. Aber da man immer wieder solche Geschichten hört, bin ich auch mal ganz hysterisch mit Obst und so. Ich wasche und schrubb das immer alles ab, bevor ich das esse. Ja, aber es kann auch sein, dass es vielleicht gar nichts nützt. Vielleicht, ja, genau. Ja, also dass dieses Bakterium ja vielleicht auch resistent ist gegen Wasser und so weiter, das weiß man weiß es nicht. So, liebe Margit, das Angebot steht, wenn die wenn das Publikum uns Informationen schickt, kriegst du das natürlich sofort zugeschickt. Ja. Und ich wünsche dir alles Gute und gute Besserung vor allen Dingen. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zu unserem heutigen Thema. Ich habe mich angesteckt. Wer von euch hat sich angesteckt mit einer komplizierten, vielleicht exotischen oder auch tödlichen Erkrankung? Irgendwann, irgendwo. Wer gerne mir davon erzählen möchte, bitte meldet euch unter der bekannten und kostenfreien Telefonnummer oder meldet uns domian@wdr.de und schreibt in eure Mail eure Telefonnummer rein und vielleicht ein paar Stichworte dann zu der Krankheit, die ihr euch geholt habt. Verbunden bin ich jetzt mit Klaus und Klaus ist 62 Jahre alt. Hallo Klaus. Ja, 65. 65, hallo Klaus. Hallo Domian, erstmal spitze bei deiner Sendung. Dankeschön. Ich hoffe sozusagen jeden Abend, also einmalig gut. Ich danke dir. Aber du hast zu dem Thema angerufen, was dann nicht so erfreulich ist wahrscheinlich für dich. Ja, und zwar habe ich mir 2000 Fuß gebrochen und bin dann im Krankenhaus. Und die haben dann nach mehreren Operationen haben die festgestellt, dass ich mir da einen Keim eingezogen habe. Und zwar ist das Staphylokokken. Ein Keim? Keim, den kriegt man nur im Krankenhaus bzw. im OP. Das ist wirklich ein immer größer werdendes und furchtbares Problem in den Krankenhäusern, dass man sich solche Sachen einfängt. Ja, genau. Das schlimm ist das. Wie verlief's? Also das war eine relativ normale Operation wegen des Bruchs. Und dann habe ich mir im OP den Keim eingefangen. Mhm. Und da sind 16 Monate draus geworden. Am einen Stück habe ich dann die Lehm isoliert. 16 Monate? 16 Monate. Wow. Dann, ja. 16 Monate. Der Keim war dann an der operierten Stelle. Ja, richtig. Mhm. Dann wurde wieder was geschnitten, dann war er mal wieder weg. Mhm. Und was hat man gegen den Keim versucht zu tun? Antibiotika. In Massen. Ja, und da habe ich mir jetzt, durch den zu vielen Antibiotika, habe ich einen Schwindel, den kriege ich nicht mehr weg. Mhm. Das ist ganz schlimm. Mhm. Also wenn ich schon mal gehe, dann meinst du wirklich da, der hat 4,5 Promille oder was. Ach so. Ja, aber lass uns mal nacheinander erzählen. Du warst 16 Monate im Krankenhaus mit diesem Keim. Ja. Ist er denn dann endgültig bekämpft worden? Ich bin nach Duisburg und die haben mich mit Keim entlassen. Die haben festgestellt, dass er draußen weggeht. Dass er draußen weggeht? Ja. Wie, außerhalb des Krankenhauses? Ja. Ach. Und du konntest hoffentlich dein Bein, deinen Fuß behalten? Ja, Gott sei Dank. Es gibt da ja schlimme Fälle, wo dann amputiert werden muss unter Umständen. Ja, hat der Arzt auch gesagt, hier am Bett, das sehen Sie selber, der muss ab. Sonst wandert der Keim noch bis oben im Oberschenkel, dann müssen wir einen Oberschenkel abnehmen. Wie? Und dann daraufhin bin ich dann nach Duisburg, deine Berufsgenossenschaftsklinik, und die haben da Bein gerettet. Also, das ist ja doll. Die Ärzte da so. Das ist ja doll. Das heißt, das Rausgehen aus dem Krankenhaus war letztendlich deine Rettung? So ungefähr, ja. Zwei mit Rollstuhl. Ach. Die haben mich mit Krankenwagen dann wieder nach Hause gefahren. Bist du denn, als du zu Hause warst, weiter mit Antibiotika behandelt worden? Nicht mehr, nee. Nicht mehr. Das heißt wirklich, dieser Keim war so irgendwie in diesem Krankenhaus? Ja. Das ist ja ein Ding. Kriegt man doch nur im Krankenhaus. Ja. Das ist einfach schlimm, ne? So, das war im Jahre 2000, das ist ja schon eine ganze Weile her. Ja. Und die Folgeschäden sind heute noch da? Ja, den Schwindel vor allen Dingen. Ist das ein Folgeschaden von zu starken Antibiotika? Das war schon ein paar Mal woanders beim Arzt und so, was die kriegen den nicht weg. Dann habe ich schon Akupunktur bekommen und Wahnsinn, totaler Wahnsinn. Das heißt, kennst du da jemanden, meine Adresse? Das wäre wunderbar von dir, wenn du mir da eventuell helfen könntest. Ich merke schon, heute sind wir ein bisschen kontaktbasis, aber bei dem Thema mache ich das wirklich sehr gerne, weil sonst mache ich es ja nicht so gerne, aber in diesem Fall wirklich sehr. Also in deinem Thema ist es jetzt so, Folgeschäden von zu starker antibiotischer Behandlung und Schwindel und so, ob da jemand Ideen hat oder vielleicht Tipps hat. Bitte mailen, einfach immer mailen und wir geben es an die Leute weiter. Klar, machen wir doch. Das wäre prima von dir. Klaus, das verspreche ich dir und wünsche dir alles Gute und dass es sich auf keinen Fall verschlimmert. Das ist ja schon ein schöner Fortschritt. Und du machst so weiter, ne? Dankeschön. Tschüss, Klaus. Tschüss. Danke. Tschö. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Oder unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Unser Thema, ich habe mich angesteckt. Das kann reichen von der Zecke bis zu einer exotischen Erkrankung oder vielleicht auch einer schweren Grippeerkrankung, wie auch immer. So, es geht weiter mit Veronika. Veronika ist 54. Hallo Veronika. Hallo Veronika. Entschuldigung, hallo Domian. Hallo Veronika. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts. So, mit was hast du dich angesteckt? Ich habe mich mit TB angesteckt. Mit Tuberkulose. Ja. Das ist doch eher heutzutage ungewöhnlich, ne? Ja, ist es auch. Es ist sehr selten und trotzdem ist es passiert. Wann hast du dich angesteckt? 1997. 97? Ja. Und wo hast du dich angesteckt? Drüben im Westen. Ich lebe heute im Osten, es war drüben im Westen. Ja. Und die Ärzte haben gesagt, das können sie nicht mehr ermitteln. Und diese Krankheit kann ich mir beim Aldi eine Katze, im Fahrstuhl, auf Rolltreppe, die kann ich mir überall holen. Also so quasi Tröpfcheninfektion, jemand hustet dich an und schon hast du es. Ja, so ungefähr. So leicht ist Tuberkulose? So schnell, ja. Wie hat sich diese Erkrankung, ich weiß gar nicht, diese Erkrankung, wie hat sich die am Anfang bemerkbar gemacht bei dir? Am Anfang war es ein Husten gewesen, also wie so ein ganz normaler Husten. Mhm. Und der wurde dann von Zeit zu Zeit auch immer schlimmer, sodass ich nachts beim Schlafen schon Erstickungsanfälle kriegte und aufgesprungen bin und habe das Fenster aufgerissen. Mhm. Nein, das wurde also immer schlimmer und es waren richtige Anfälle, die wollten gar nicht aufhören. Mhm. Da wird man nachdenklich, wenn man nicht erkältet ist, dann denkt man, was ist das? Ich wäre auch eigentlich schon viel eher zum Arzt gegangen, aber damals war es gerade so, in der Firma, wo ich beschäftigt war, haben wir einen dringenden Auftrag angenommen. Mhm. Der musste in 3 Monaten fertiggestellt werden. Und wir haben unserer Chefin damals versprechen müssen, dass wir die ganzen 3 Monate durchziehen. Und das habe ich dann auch getan. Und auf Kosten deiner Gesundheit wahrscheinlich. Ich habe da einen abgehustet in der Firma bis zum geht nicht mehr. Und nach 3 Monaten bist du erst zum Arzt gegangen. Ja, und dann haben wir, weil wir den Auftrag so gut hingekriegt haben, wir hatten damals Handytaschen genäht für irgendjemand, hat die Chefin uns einen Tag freigegeben, also schon am Freitag. Der war donnerstags raus, der Auftrag, und freitags hatten wir frei. Mhm. Und daraufhin bin ich dann zum Arzt, habe ich gedacht, jetzt musst du doch mal zum Arzt. Mann, 3 Monate. Ja. Und dann? Da bin ich dann hin, da habe ich noch was anderes gehabt und irgendwie habe ich ihm dann auch gesagt, dass ich einen Husten hätte und ich kannte den Arzt sehr gut und wir haben uns so unterhalten und ich war mich schon wieder am Anziehen. Da fiel mir auf einmal ein, ich sage, Herr Doktor, sage ich, Sie wollten nur noch nach meinem Husten gucken. Hm. Und da hat er abgehorcht und hat er zu mir gesagt, um sicher zu sein, wollen wir mal Röntgen gehen. Hm. Da sagt er zu mir, wann haben Sie denn mal Zeit? Hm. Ja, ich sage, Zeit habe ich nie, vielleicht in 14 Tagen mal. Ich war froh, dass ich nach 3 Monaten Stress endlich mal Ruhe hatte. Ja, ja. Und wollte da auch nicht gleich sofort einen anderen Tag gehen. Ja. Und da guckt er mich an, da sagt er, ich komme gleich wieder. Und dann ist er nach vorne gegangen in die Rezeption, hat einen Termin beim Institut geholt und kam dann rein und sagte zu mir, Montagmorgen um 10 Uhr hast du einen Termin zum Röntgen. Und da bist du hingegangen? Ja, ich bin erst dann wieder Montagmorgen zur Arbeit und habe dann meiner Chefin gesagt, dass ich um 10 Uhr einen Termin habe und dass das dringend ist. Ich muss da hingehen, so leid es mir tut und habe ihr versprechen müssen, dass ich dann auch wiederkomme. Ja. Das habe ich ja dann auch getan. Ich habe ihr das versprochen und bin gefahren. Und von da ab haben die mich dann erstmal über ein Jahr nicht mehr gesehen. Ach so. Das heißt, bei der Röntgenuntersuchung haben die das sofort diagnostiziert, dass es Tuberkulose ist. Ja, ich bin dann, also erst ist natürlich dann hoch. Und dann bin ich zu der Ärztin rein, die hat mit mir darüber gesprochen und die laberte da so viel rum und hier und da und da habe ich noch zu ihr gesagt, so, ich sag, Frau Doktor, sag, ich habe meiner Chefin versprochen, arbeiten zu kommen. Ich sag, es ist schon 12 Uhr, sag ich, kann ich jetzt gleich gehen? Da sagt sie, wo wollen Sie hin arbeiten? Sie gehen nirgendwo mehr hin. So, das heißt, weil das... Habe ich einen Schock gekriegt. Weil das eine hoch ansteckende Erkrankung ist, wurdest du direkt aus dem Verkehr gezogen? Ja. Wurdest du in eine Klinik eingeliefert? Ja, aber erst ein paar Tage später. Und auf eine Isolierstation? Bitte? Auf eine Isolierstation? Nein, auf keine Isolierstation. Trotz allem, ich durfte, es war Sommer, ne? Es war also im Mai, es war sehr warm, ich durfte sogar nach draußen gehen. Und hattest auch Kontakt mit anderen Patienten? Ja, auch. Ach, das verstehe ich dann nun wiederum überhaupt nicht. Ich muss sagen, bei mir auf dem Zimmer lagen dann 2, die hatten auch so mit der Lunge. Oder vielleicht gibt es ansteckende Tuberkulose und nicht ansteckende? Ich suche das Einzige, was zu sagen ist noch, also meine ganzen Bekanntschaft und Freunde und überhaupt meine näheren Verwandten und Familien mussten alle zum Gesundheitsamt, sind alle aufgefordert worden zum Röntgen. ob ich irgendwas übertragen habe. Ich hoffe, es ist niemand angesteckt worden. Nein. Nee. So, wie lange hast du jetzt kuriert, bis du gesund wurdest? Ja, über ein Jahr. Ein ganzes Jahr, wie du gerade sagtest. Ja, ich habe über ein Jahr krank gefeiert. Ein Jahr und zwei Monate. Aber du warst nicht das ganze Jahr im Krankenhaus? Nein, nee. War zweimal sogar im Krankenhaus. Ich muss sagen, ich weiß auch nicht, wie die das. Also, ich musste dann nochmal nach der Untersuchung in der Röntgendingsabteilung, musste ich nochmal zu meinem Arzt. Und der sagte dann, das war zwei Tage später, da habe ich mit ihm nochmal drüber gesprochen. Und da sagte er mir, ich wüsste, die Ärztin hätte mir ja wohl schon gesagt, dass ich in der Klinik müsste. Und da habe ich gesagt, ja, das weiß ich schon. Und da sagt er, wann wollen wir denn gehen? Sag ich, weiß ich nicht. Sagt er zu mir, weißt du was, pack mal deine Sachen und fahr jetzt direkt von mir aus hier, von dieser Praxis aus, direkt zum Westfalendamm, sagt er, und frag mal, ob die überhaupt ein Bett frei haben. Blöd wie ich war, ne, bin ich auch dahin gefahren und ja, das war... Okay, kann man Tuberkulose dann wieder grundheilen? Kann man ganz gesund werden danach? Ja. Ja. Mit was macht man das? Mit Tabletten. Nur Tabletten? Ja. War das unangenehm? War das schmerzhaft? Oder konnte man da ganz gut mit leben? So? Ja, bis auf die Hustenanfälle, die waren so wahnsinnig schrecklich. Also es tat nirgendwo was weh. Ich hatte in dem Sinne keine Schmerzen, aber ich hatte wahnsinnige Hustenanfälle mit Erstickungsanfällen. Also wenn man das nicht behandelt, kann man natürlich dran sterben, so wie Millionen Menschen früher dran gestorben sind. Meine linke Lunge war schon mit Wasser gefüllt. Das wurde sofort punktiert. Ich durfte also gar nicht mehr nach Hause. Das wusste der Arzt auch. Und ich bin da angekommen und der hat mich untersucht, der Oberarzt. Der hat mich nicht mehr weggelassen. Ich habe so gebettelt, dass ich mir noch Zeug holen durfte. Ja, verständlicherweise. Er hat gesagt, er kann keine Garantie dafür geben. Ich könnte in einer Stunde schon ersticken. Ja. Und deswegen müsste ich da bleiben. So, jetzt hast du gerade so viel erzählt am Anfang von deiner Arbeit und der Chefin. Durftest du irgendwann wieder in diese Firma zurückgehen? Ja. Ach, ja. Das ist ja nett. Ja, das durfte ich. Ich hatte nur ein Problem. Die ist auch nicht vorher damit hinterm Ofen gekommen. Die Firma hat geschlossen. Ach so. Ich habe also dann noch zwei Monate gearbeitet danach. Ne? Ja. Und ich wusste das, als ich dann wieder da auftauchte und mit ihr gesprochen habe, dass ich jetzt wieder arbeitsfähig bin. Ja. Und sie mir ja versprochen hat, dass ich wieder meinen Arbeitsplatz bekomme. Da hat sie mir dann gesagt, im Vertrauen, ich durfte darüber auch mit niemandem sprechen, dass die Firma aufgelöst wird und dass also bis August die Firma nicht mehr... Das ist natürlich bedauerlich, aber das Allerwichtigste ist, dass du wieder gesund geworden bist. Ja. Und das ist ja verrückt, wenn du das so erzählst, das ist auch dann so eine Erkrankung, die Gott sei Dank kaum auftritt, aber man kann sich vor ihr nicht schützen. Nee. Ne? Man kann das, wie du gerade gesagt hast, an jeder Ecke kann man sich das holen. Ja. Tuberkulose, eine Krankheit aus der Vergangenheit oder irgendwie. Oder sonst was. Ja, ja. Das sieht natürlich auch noch nach sich, weil, also ich bin sehr immun dagegen, wenn jemand vor mir steht und hustet, ich hau sofort ab. Ne? Ja, ja, ist auch richtig so. Man muss auch machen, klar. Oder wenn einer gehustet hat und ich sehe, dass der die Hand vor dem Mund hält und fasst dann eine Klinke an. Ja, ja, das ist, muss man also immer darauf achten, auf solche Sachen. Das geht in Fleisch und Blut über. Das glaube ich. Schon über zehn Jahre und das kann auch keiner mehr, das geht gar nicht. Ja, ja. Veronika, ich danke für deinen Anruf, freue mich, dass du gesund geworden bist. Ja, Gott sei Dank. Und wünsche alles Gute. Dankeschön, Dom. Auf Wiederhören, tschüss. Tschüss. Und schon geht es weiter mit Nikolaus, 53, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hier ist Domian, hier ist... der Nikolaus. Jo, ich habe schon mit deinen Kollegen gesprochen. Genau, so geht das bei uns. Jo, ich gucke ja schon, jahrelang gucke ich das Sendung, ich finde die klasse. Ne? Das freut mich. Mit was hast du dich angesteckt? Mit MRSA. MRSA? Ja. Was ist das? Das kann ich jetzt sagen. Ich habe normal Krankheit bekommen, wie ich sage, meine Lungenentzündung. Und da hat der Arzt mich untersucht und hat festgestellt, dass ich Wasser auf der Lunge habe. Und dann haben sie mich ins Krankenhaus drin geschafft. Und im Krankenhaus haben sie gesagt, sie müssen mich ins Koma drin legen und ich werde die Nacht nicht überleben, weil ich so viel Wasser auf der Lunge hatte. Oh je. Da haben sie mal einen Luftröhrenschnitt gemacht und haben mich ins Koma reingelegt. Und dann war ich 14 Tage im Koma. 14 Tage? 14 Tage. Und um 14 Tage haben sie mich dann wieder zurückgeholt. Und da haben sie festgestellt, dass ich im Hals die Luftröhre schnitt, habe ich MRSA, ein Bakterium drin. Der ist resistent. Lass mich kurz unterbrechen. Habe ich es richtig verstanden, dass du dieses Bakterium MRSA durch den Luftröhrenschnitt bekommen hast? Richtig, der hat ich im Hals gehabt und der hat sich dann, hat es gehischt gehabt, das Kind mal so, Kind mal das näher, das, wenn das Loch zugemacht Kind, das MRSA Kind mal runterwäsche. Dann haben sie mich aus dem Krankenhaus entlassen und daheim habe ich auf Evo dann bloß an die Fies gekriegt. Und dann hat sich mein Fies entzündet und dann bin ich auf den Winterberg und dann haben die probiert bis zur Behandlung und haben das nicht mehr zum Stehen gekriegt. Jetzt lass mich mal dich uns unterbrechen. Du atmest immer so schwer zwischendurch. Wie das kommt das? Vom Luftröhrenschnitt. Vom Luftröhrenschnitt. Aber du das haben sie aber wieder zugemacht. Das heißt aber, in der Luftröhre ist immer noch dieses Bakterium. Nee, das ist draußen. Das ist draußen. Wie haben die das rausgekriegt? Das Loch, das ist fast gar nicht zugewachsen. Das ist nicht zugewachsen? Nee, das hat eine gewisse Zeit gebraucht. Und dann hat sie angefangen, dann haben sie mal die erste, ohne mit der Fies, haben sie mal die Zähne weggemacht, dann haben sie mal die Fies ingeschnitten, haben mal Schwämmerin gelegt. Wir müssen mal ein bisschen langsam machen. Dieses Bakterium ist dann in die Füße gegangen. Richtig, das hat sich... Und die haben dir von den Füßen was weggeschnitten? Ja, und das haben die dann weggeschnitten. Was haben die weggeschnitten? Die haben sie erstmal die Zehe entfernt, dann die nächste Zehe entfernt. Ja. Immer so alle acht, neun da. Ist immer was anderes abgefault. Wie viele Zehen hast du verloren? Ich habe das ganze Bein jetzt ab. Das ganze Bein hast du? Ja, haben wir das ganze Bein amputiert, bis zu nach die Knie scheint. Ach, du lieber. Und der andere Fuß, der war auch entzündet. Da haben sie mal in die Wunde, haben sie mal so Säckelscherin gemacht mit, wie sagt man, Mückelarve. Und ja. Die haben immer die Wunde ausgefüllt. Ja, den Tier. Fuß konnte sie retten. Und da haben sie mich so oft operiert und dann konnten sie mal keinen Vollnarkus mehr gehen. Und da sind sie hingegangen, haben sie mal so englisches Verfahren gemacht, mal Spritzchen. Und da konnte ich mich nicht mehr bewegen. Und dann haben sie angefangen, mein Bein zu amputieren, weil ich schon zu schwach war. Und das hast du mitbekommen? Ja, und das habe ich alles mitgekriegt. Ne? Aber du hast keine Schmerzen da gehabt? Da ist die Zehe ausgefallen, da haben die mir das Bein mit der Hand abgesägt. Was haben sie denn, die Hand abgesägt? Mit der Hand. Die haben das mit der Hand abgesägt? Und das hast du gesehen? Ja, das ist die erste elektrische Säge. Die ist ausgefallen, die Anna ist gar nicht gegangen. Und dann haben sie mit der Hand gesägt. Und das hast du gesehen? Ah ja, ich habe das alles mitgekriegt. Mensch, Nikolaus, was hast du da hinter dir? Also da bin ich in die Kur reingekommen, das war sehr hart, das Chlore. Halt, wir halten mal nochmal fest, das ist ja so viel. Diese ganzen Dramen sind entstanden, weil ein Bakterium sich festgesetzt hat durch den Luftröhrenschnitt. Ja. Wahrscheinlich, weil nicht ordentlich gearbeitet wurde im Krankenhaus. Richtig. Ne, so kann man es ja sagen. Ja, ich wollte, da geht die vorgehen, geht die komische nicht vor. Du hast es versucht. Ja, die haben ja gesagt, das liegt nur dran, weil ich Diabetiker bin und fertig. Ja. Da wären ein paar Faktoren zusammengekommen und ich hätte Pech gehabt. Sag mal, Nikolaus, ich kriege gerade von meinen Kollegen ein Bild rein gereicht. Ich gehe mal davon aus, dass du das bist. Ich weiß es nicht. Und zwar sehe ich, ich frage mal meine Regie, was ist das für ein Bild, was ihr mir hier gebt? Ach so, das ist Folgeschäden von MRSA. Richtig. Ich zeige das mal in die Kamera, wie schrecklich das aussieht. Ja, nein, bei mir war das noch schlimmer. War es noch schlimmer? Für die Radiozuschauer kann ich nur sagen, ich sehe hier einen Fuß. Alles, bei mir war alles weggefressen. Ich bin in die Kur gekommen. Ja. Wie die das Bein amputiert gehabt haben. Da haben sie mich, ist das nochmal ausgebrochen. Da habe ich in der Kur noch in Quarantäne drin gesetzt. Die haben mich nicht rausgelassen. Also man kann sich das schon vorstellen, ja. Also auf dem Foto sieht es auch schon sehr schlimm aus, dass die rohe Haut ist und alles verfault. Und ich bin schon 2 Jahre nicht mehr vor der Tür, ich kann nicht mehr gehen, nichts mehr. Ich wäre aus der Wohnung rausgetragen. Du wirst rausgetragen. Ist denn jetzt aus dem ganzen Körper das Bakterium raus? Ja, das Bakterium ist raus, da habe ich jetzt geklickt, das Bein ist auch zugehält. Ja. Da war ich in der Kur. Da haben sie das Bein haben sie ja zugenäht gehabt und da ist das nicht abgeheilt. Da haben sich die ganze Corona runter geheilt. Und da ist mein Hausarzt, das kommende 2 Monate und da haben sie vergessen, mir noch Fäden zu ziehen. Die haben sie nur 2 Monate entfernt. Also, du hast jetzt das rechte untere Bein verloren? Richtig. Und das bis unters Knie. Bis unters Knie. Und das linke Bein, das ist aber noch in Ordnung. Das linke Bein, nee, das ist steif. Das ist steif, achso. Da habe ich günstige Kreuzbänder drin, dann die Schraube drin und Seidebänder. Nikolaus, lebst du alleine? Nee, das ist das große Glück, ich bin verheiratet. Achso, und hast ein gutes Verhältnis zu deiner Frau? Ja, ein sehr gutes. Also wenn super. Ich viel Pech gehabt habe, aber... Da hast du Glück Frau gehabt. Ich Glück gehabt. Ja, das ist doch schon mal ein schönes Wort. Das heißt, die versorgt dich auch und pflegt dich? Ja, das und die hat bei mir, die muss jeden Tag ins Krankenhaus kommen, sie hat bei mir am Bett gestanden. Ja. Und alle. Ich habe noch, von Geburt an habe ich noch Glasknochen. Ach Junge. Ich sag ich schon Junge zu dir, entschuldige bitte, aber das ist ja Wahnsinn. Osteogen ist im perfekter Tater, nennt sich das. Aber ich bin froh und freue mich, wenn du so mit vollem Herzen sagst, das ist das Glück meines Lebens, dass du deine Frau hast. Nee, das werde ich nicht mehr leben, weil ich habe schon dran gedacht, ja. Das Leben so, ja, ich bin ja, ehrlich. Ja. Und so. Ich komme nicht mehr raus, ich habe 4 Auto gehabt, ich kann kein Auto mehr fahren, nichts mehr. Verstehe. Weil die Rente ist nicht so hoch. Das kommt da noch hinzu. Eigentlich müsstest du ja eine ordentliche Entschädigung von Seiten des Krankenhauses bekommen. Aber mir ist schon klar, was da los ist, wenn man sich dagegen wehrt. Ich habe gar nichts gehört. Ja, wie schlimm. Das Schlimme ist, meine Mutter, die wohnt im selben Haus, oder? Die ist kriegsbeschädigt, hat Arebeen ab. Ja. Ich kann nicht mal runter bei meiner Mutter gehen. Meine Mutter kann nicht mal hoch bei mich kommen. Aber ihr telefoniert dann? Und die ist über 70 Jahre, ja. Ja. So, Nikolaus, ich merke, dass das mit dem Sprechen auch wahrscheinlich etwas anstrengend ist für dich. Ja, das geht. Das geht noch. Ich freue mich, dass wir beide haben sprechen können. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Ja. Und ich bitte dich, herzliche Grüße an deine Frau auszurichten. Ja, das mache ich. Und wünsche euch beiden noch ganz viel Glück und alles Liebe. Jo, willst du mir bitte ein Autogramm? Ja, na klar, sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ja, ich bedanke mich. Gell? Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Und wir sind verbunden mit Michael. Michael ist 42. Hallo Michael. Hallo Domian, guten Abend. Michael. Oder guten Morgen. Ja, das Thema heißt, ich habe mich angesteckt. Ja, also meine Geschichte ist folgende. Ich war als Helfer vom Technischen Hilfswerk im Elbe-Hochwasser-Einsatz in den 9 Bundesländern. Ja. Und war dort unter anderem auch verantwortlich für einen Teilbereich auf einer Putenfarm, wo die Puten quasi ertrunken waren. Mhm. Und da habe ich dann, es war kontaminiertes Gebiet und so weiter. Mhm. Und die Puten sollten da von den Helfern geborgen werden und ähnliches. Ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Nach Ende der ganzen Geschichte, dann bin ich nach Hause gekommen, habe eine Woche gearbeitet und dann samstags morgens ging es mir dann so schlecht, dass ich dann zum Notdienst gegangen bin, zum Arzt. Mhm. Der hat dann gleich erkannt, dass da mehr hinterstecken musste als eine Grippe. Mhm. Hat mich ins Krankenhaus eingewiesen. Dann kriegte ich da wahnsinnige Schmerzen, so im Kreuzband-Darm-Eingelenk. Das war so der Übergang von der Hüfte so zur Wirbelsäule. Mhm. Und hab dann Antibiotikum gekriegt, hab hohes Fieber gehabt und so weiter. Mhm. Die konnten mich also weder röntgen noch sonst irgendetwas. Da, wenn mich jemand angefasst hat, ich habe geschrien vor Schmerzen, trotz starker Schmerzmittel auch. Hatte man denn da schon eine Idee, was das sein könnte? Ich glaube, da haben die erstmal noch ein bisschen rumgerätselt, was es da ging. Und ein paar Tage später habe ich dann nachts noch Atemnot gekriegt. Da hatten sich die Streptokokken auch noch an der Herzklappe festgesetzt. Mhm. Und das Ganze hat dann 14 Wochen, habe ich dann im Krankenhaus 14 zugebracht. 14 Wochen, aber da muss doch irgendwann eine Diagnose gestellt worden sein. Ja, das haben die dann gemerkt. Also die haben dann spezielle Blutuntersuchungen gemacht. Mhm. Und dann haben die das festgestellt. Und das Ganze hat dann 14 Wochen gedauert. Was haben die denn festgestellt? Ja, dass es also eine Streptokokkensepsis ist. Ach so. Und die hast du dir geholt bei diesem Einsatz auf dieser Putenfarm? Genau. Du hast denen wahrscheinlich auch erzählt, was du gemacht hast und mit was du in Berührung gekommen warst. Richtig. Und dann haben die das kombiniert. Richtig. Und ich habe jetzt gerade in den ersten Moment gedacht, so eine Art Vogelgrippe oder wäre das gewesen? Nee. Das sind also Streptokokken, ganz widerliche Bakterien, hätte ich bald gesagt. Ja. So viel, 14 Wochen sagtest du gerade? 14 Wochen, ja. Danach war ich in der Reha, auch nochmal 12 Wochen. Und bist du in diesen 14 Wochen wahrscheinlich auch hochdosiert mit Penicillin und Antibiotika behandelt worden. Ja, hauptsächlich Antibiotika. Ja. Und dann war ich erstmal nach der Reha wieder zu Hause, bin wieder angefangen, so ein bisschen stufenweise zu arbeiten. Mhm. Dann kriegte ich einen Rückfall und habe dann nochmal 12 Wochen im Krankenhaus gelegen. Nochmal 12 Wochen. Und unter anderem auch etliche Tage auf der Intensivstation. Wie kam es zu diesem Rückfall? Waren die nicht plattgewalzt? Nee, mhm. Die waren also richtig heftig. Die hatten sich irgendwo noch versteckt im Körper, die Reste, irgendwelche Reste? Mhm. Das Problem ist also an dieses Kreuzband, da haben mein Gelenk schlecht durchblutet. Das heißt, da greifen die Medikamente erst sehr, sehr spät. Was ist schlecht durchblutet? Also dieses Kreuzband-Darm-Beingelenk. Kreuzband-Darm? Was ist das? Kreuzband-Darm-Beingelenk. Mhm. Das ist quasi Übergang zwischen Hüfte und Wirbelsäule. Aha. Mhm. So grob gelegen. Ja. Und da war das Zentrum, oder? Ja, da nimmt man an, dass da der Herd gesessen hat, weil es recht durchblutet ist. Verstehe. Mhm. Und deshalb kommen auch die Medikamente nicht dran. Mhm. So, dann hat man mich auch wie Krebspatient radiologisch behandelt. Ja. Und dann bin ich danach nochmal in die Reha gekommen. Und dann konnte ich wieder anfangen, nochmal zu arbeiten. Mensch, wie lange ist jetzt, wie viel Zeit ist ins Land gegangen? Ein Jahr fast. 18 Wochen. 18 Monate, Entschuldigung. 18 Monate. 18 Monate, ja. Anderthalb Jahre. Ja. Boah. Mein Chef war natürlich hoch erfreut, ne? Aber danach war es dann gut? Nee, ich habe also heute noch, also mir fällt selbst Rasenmähen schwer oder sonst irgendwas, körperliche Anstrengung kann ich gar nicht mehr. Moment mal, das war, dieses Hochwasser war 2002, ne? 2003. 2003. Heute haben wir 2009. Ja. Und heute hast du noch, ein bisschen schwach auf der Brust, kann man sagen. Ja, also überhaupt keine Power mehr. Ich sag mal, früher hat mich nichts umgebracht oder war ich körperlich auch total fit. Mhm. Aber heute, ich brauche für alles immer sozusagen Hilfe, ne? Mhm. Weil ich selber nicht schaffe. Dazu kommt dann auch noch, dass man jetzt erstmal seine Rechte durchsetzen muss. Das wollte ich gerade fragen. Gibt es da irgendwelche Versicherungen, die da eingreifen? Du bist ehrenamtlicher Helfer des technischen Hilfswerks. Ja. So, und dann holt man sich da eine so schwere Erkrankung. Gibt es da irgendwelche Instanzen, die dir dann zur Seite stehen oder dass du eine Rente kriegst oder weiß ich irgendwas? Darum kämpfe ich jetzt gerade mit der Unfallkasse des Bundes, ne? Also ganz klar ist das nicht, da muss man dann noch wieder drum kämpfen. Ja, man kommt sich so vor, als wenn man ein Bettler wäre. Verstehe, du hast dein Bestes getan, hast dich für eine gute Sache eingesetzt ja. Und jetzt musst du noch Klinken putzen gehen. Ja, also neben den beruflichen Nachteilen, die ich dadurch erfahren habe, was hast du liebevoll darauf reagiert hat. Nicht sehr liebevoll? Nicht sehr liebevoll, nee. Mhm. Was hast du denn beruflich gemacht vorher? Ja, ich habe in einem Versicherungsmaklerunternehmen als Innendienstleiter gearbeitet. Ja, und konntest du denn nach dieser langen Zeit dann in diese Firma wieder zurückgehen? Ja, konnte ich. Natürlich war das Verhältnis danach hundsmiserabel, hätte ich bald gesagt. Ne? Warum? Der Chef konnte dir doch keine Vorwürfe machen. Ja, der hat das anders gesehen. Hör mal, aber wie kann man denn das anders sehen? Ja. Du bist ja nicht zum Spaß in die Klinik gegangen. Nee, absolut nicht. Und das, aber er hat es dir übel genommen, dass du krank geworden bist? Nee, er hat es mir übel genommen, dass ich mich für andere Leute eingesetzt habe. Ach so, nach dem Motto, wärst du mal nicht dahin gegangen, dann wärst du auch hier fit gewesen, geblieben. Genau. Ah ja, so sind die Menschen. So sind die Menschen. Aber das ist ja unglaublich. Das sind ja die Leute, die als erstes schreien, wenn sie Hilfe brauchen. Ne? Mhm. Bist du denn danach, nachdem du dann wieder ein bisschen fitter geworden bist, arbeitest du noch ehrenamtlich? Ja, dann das habe ich nach wie vor. Auch beim technischen Hilfswerk noch? Ja. Ja. Das finde ich wiederum auch sehr respektabel, wenn man einmal so, so einen Schuss vom Bug bekommen hat und dann trotzdem weitermacht. Hast du denn als Einzige diese Erkrankung bekommen? Da waren doch noch andere Jungs auch noch wahrscheinlich bei, die damals geholfen haben da. Ja, aber das ist alles so ein bisschen unterm Deckmantel des Schweigens irgendwie. Da wird nicht so offen drüber geredet. Mhm. Also du weißt gar nicht, ob jemand noch krank geworden ist. Das musst du doch wissen eigentlich, das sind nur deine Bekannten und Kumpels. Ja, aber wir sind ja aus dem ganzen Bundesgebiet damals gewesen. Ach so, die sind in alle Winde verstreut danach. Ja, verstehe. Und das kann man auch so sehr, sehr, sehr, sehr schlecht nachvollziehen. Ist das denn, Schlussfrage noch, damals auch so über die Luft? Hast du dir das geholt oder bist du irgendwie mit dem Mund in Berührung gekommen mit irgendwas? Nee. Ich habe mir nach dem Einsatz, bin ich also duschen gewesen und habe mich dann in der Dusche quasi an so einer Fliese am Fuß verletzt so leicht. Ach so. Mhm. Und damals hat man nicht dran gedacht, dass man da spezielle Desinfektionsmaßnahmen treffen musste. Das wird die Ursache gewesen sein dann. Ja. Ja. Michael, die Sendung ist rum. Ich danke für deinen Anruf. Ich wünsche dir, dass du dein Recht bekommst und wünsche dir vor allen Dingen, dass du richtig, richtig wieder fit wirst und richtig gesund wirst. Ich und danke dir. Toll, dass du dich damals dafür eingesetzt hast. Das muss man den Leuten immer wieder sagen, die das getan haben. Ja, und ich danke dir für deine super Sendung. Dankeschön. Na? Alles Liebe. Bis dahin. Tschüss. In der Technik, heute Nacht Malte E-Mails. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival mit einer offenen und freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen, ciao.